Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wrestling TV Podcasts. Ich bin wie immer euer Hirsi, gewohnt, ein alter, frische, wie auch immer, und heute steht die WWE Superstars Review auf dem Plan. Und zwar von der Ausgabe vom 21.05. sowie 22.05.2012. Beide waren, nicht beide, aber eines war aus Richmond Coliseum in Richmond, Virginia, und das nächste aus Mohegan Sun Arena in Walkesbury, Pennsylvania. Am Montag gab es auch ein Dark Match, in welchem sich der gute Dean Ambrose gegen Alex Riley durchsetzen konnte, was er auch am Dienstag gegen einen Jobber nochmal schaffte. Das erste Match der Superstars-Ausgabe war der gute Antonio Cesaro mit Oksana zum Ring begleitet, und dieser Mann besiegte den guten Tyson Kidd. Meine Meinung zum Match ist, dass dieses ein sehr gutes Match war. War sehr gut aufgebaut. Natürlich auch zwei gute Wrestler. Und ich finde es aber immer noch schade. Nicht schade. Ich finde es immer noch wie heißt das Wort? Schade jetzt. Ich finde es immer noch schade, dass der gute Tyson Kidd erst bei NXT gegen Michael McGillicuddy mal gewinnt. Und dann bei Superstars, der nicht unbedingt höher stehenden Show wie NXT, einfach verjobbt wird. Aber naja. Man hätte ja auch gut einen Trent Barretta mal wieder zeigen können. Man weiß ja auch nicht, wo der Mann steckt. Also läuft nicht allzu rund bei der WWE. Vor allem in der Jobbersituation nicht. Und ja, Antonio Cesaro gefällt mir auch. Und es gefällt mir auch, dass er immer wieder weiter nach oben kommt. Und ja, diesen Push eben erhält. Und das war jetzt schon mal gut. Kann man ihm nur empfehlen eigentlich. Vielleicht ein bisschen wenig von Tyson Kidd. Naja, nicht ein bisschen, sondern sehr wenig von Tyson Kidd. Aber ein gutes Match. Das zweite Match war ein Non-Title Tag Team Match. Die World Tag Team Champions, oder nur die Tag Team Champions, Kofi Kingston und R-Truth besiegen hier JTG und Michael McGillicuddy. Wobei ich anmerken muss, dass JTG und Michael McGillicuddy schon sehr beide den Star-Look haben. JTG hat natürlich ein neues Makeover bekommen von Alicia Fox. Und Michael McGillicuddy sieht natürlich von Haus aus wie ein Star. Also ich finde es schade, dass die beiden hier ins Tag Team geschmissen werden und einfach nur verjobbt werden. Also verjobbt jetzt nicht unbedingt, aber bei Superstars, wen interessiert das? Und da gehen sie eigentlich nur unter. Auch doof, dass man die Tag Team Champions bei Superstars bewundern kann. Also das ergibt mal auch keinen Sinn von der WWE. Meiner Meinung nach, Kofi und Truth ab nach Raw. JTG und Michael McGillicuddy sollten bei SmackDown und NXT ihr Ding machen, und dann hat man wieder einen neuen Platz bei WWE Superstars für ein weiteres Match. Und ein weiteres Match war auch Woo Woo Woo, You Know It, Zack Ryder gegen das Southern, gegen die Southern Rock Band, Heath Slater. Und das Match hat mir auch gut gefallen. Und hier haben beide eigentlich, glaube ich, noch viel gleichen Anteil am Match gehabt. Und Zack Ryder konnte sich dann zuletzt noch ein paar, na, wie nennt man das, Unaufmerksamkeiten von Heath Slater nach dem Zack, wie heißt der Move? Ich habe ihn gerade vor Augen, aber er fällt mir nicht ein. Sein Finishing Move halt, wo er mit dem Fuß aufs Gesicht des anderen springt. Ein Leg Lariat. Wie heißt der Move? Ich weiß es jetzt nicht. Also, dieses Match hat mir auch gut gefallen. Und nochmal overall zusammengefasst: Antonio gegen Tyson gut. Tag Team Match war auch, naja, fast gut. Also, ja, es ging. Zack Ryder gegen Heath war auch gut, wobei ich dann auf eine Schulnote von 2 minus komme. Ja. Und der Finishing Move von Zack Ryder fällt mir immer noch nicht ein, aber das ist jetzt mal egal, denn das war's auch schon wieder. Jetzt gleich im Anschluss wird die Review zu SmackDown aufgezeichnet, also könnt ihr beides gleich so hintereinander hören. Wenn nicht, dann nicht. Also wrestling-takeover.de.dl, der gewohnte Plug, und ja. Ich bin wieder mal euer Hirsi und sage dann Tschüss, bis dann.